und las über den Kampf, den der Kapitän mit dem Sturm führte. Ich las, dass der Kapitän ihn nicht durch seine Klugheit, sondern durch Geduld und Ausdauer bestand. An Bord befanden sich 200 arme chinesische Kulis, die unter Deck hin und her rollten und sich um ihre paar Habseligkeiten und die schwer verdienten Dollars prügelten. Und die vielleicht umgekommen wären, hätte der Kapitän nicht ein Seil auf dem Schiff verspannt und allen gesagt, dass sie sich daran festhalten müssten, wenn sie überleben wollten. Als die Verbrecher endlich besiegt waren und über Europa Totenstille herrschte, da erinnerten sich die Leute an den alten Mann und sie riefen ihn, damit er ihr Land wieder in Ordnung brächte. Sie dachten, er sei genau der Richtige für diese Arbeit. Denn einerseits hatte er bei den Verbrechern nicht mitgemacht, andererseits hatte er auch keinen Schaden genommen wie viele, die gekämpft hatten und an Leib und Seele verletzt worden waren, wenn sie überhaupt noch lebten. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Gut, sagte der alte Mann. Ich mach das. Irgendjemand muss sich ja um euch kümmern. Gibt es treffendere Worte, um unsere Zeitperiode zu kennzeichnen? Er sagte ihnen zur Orientierung erstmal ein paar wichtige Sachen, etwas, woran sie sich festhalten könnten. Wir, die jetzt Lebenden, werden die Verantwortung dafür tragen, ob das zum Kehricht geworfen wird als nutzloser Plunder, was wir von unseren Vätern ererbt haben. Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Lauterkeit, Seelenfrieden, Nächstenliebe, Frömmigkeit, Freiheit und Frieden. Er sprach bedächtig und er sagte alles in ganz einfachen Worten. Das war wohltuend nach dem Getöse der vergangenen Jahre. Ich weiß nicht, ob wir uns bewusst sind, auf welch schmalem Grat wir wandern. Welch höllische Abgründe uns verschlingen werden, wenn wir straucheln und fallen. Er nahm die Menschen bei der Hand und zeigte ihnen, was gut und was böse ist. Frieden und Freiheit sind das Licht. Knechtschaft und Sklaverei sind die Finsternis. Und er sagte ihnen, dass sie von jetzt ab für das Gute kämpfen sollten. Das deutsche Volk steht unter denen, die für das Licht, für Frieden und für Freiheit kämpfen. Und schließlich lehrte er sie das Einmaleins des historischen Denkens. Das Heute steht auf dem Gestern und das Morgen steht auf dem Heute. Es gibt nicht nur ein Heute, sondern es gibt eben auch ein Gestern, das das Heute und das Morgen stark, ja manchmal sogar entscheidend beeinflusst. Vielleicht war er zu höflich, vielleicht war er zu rücksichtsvoll, aber wahrscheinlich hielt er es einfach nur für unpraktisch, den Leuten die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass sie das meistgehasste Volk auf der Welt waren. Wenn er dazu überhaupt etwas sagte, dann hatte er so einen vornehmen Stil. Wir Deutsche sind ein dynamisches Volk. Die Ereignisse der letzten Jahrzehnte, der Wiederaufbau Deutschlands, hat es gezeigt, dass wir eine große Dynamik unserer eigenen nennen. Und das ist gut so. Aber allzu starke Dynamik, allzu starkes Denken und Handeln lediglich in dynamischer Richtung birgt auch große Gefahren in sich. Als viele darüber jammerten, dass es ihnen so schlecht gehe und dass vor dem Krieg alles besser gewesen wäre, da sagte der Alte nicht, selber schuld, sondern er redete ihnen gut zu und hatte auch ein paar aufmunternde Vergleiche zur Hand. Ist nicht die heutige Lage in Europa durchaus vergleichbar mit der Lage, wie sie in Europa nach den Napoleonischen Kriegen war? Mit vereinten Kräften war damals Frankreich von den Alliierten besiegt und Napoleon entthront worden. Europa blutete auch damals aus tausend und abertausend Wunden. Und die Parallele geht sogar so weit, meine Damen und Herren. Auch damals stand der Osten mit seiner Macht mitten in Europa.

also, dass er dieses Lied hat singen lassen. Zum Teil war es ja noch verboten, dass er einfach gesagt hat, so, jetzt singen wir dieses Lied. Den Musikern hat er wahrscheinlich vorher Bescheid gesagt. Also, das hat schon viele überrumpelt. Die Sozialdemokraten zum Beispiel zogen unter Protest aus dem Saal, denn sie wollten eine neue Hymne für die Demokratie, nicht diese alte. Aber so war der alte Mann manchmal. Wenn ihm ein Problem zu lange dauerte oder zu kompliziert wurde, dann überlegte er sich selbst eine praktische Lösung und die inszenierte er dann auch erfolgreich. Menschen bauten und bauten und bauten. Neue Häuser, neue Fabriken, neue Brücken, neue Schulen, neue Straßen, neue Kirchen, neue Autos, neue Kühlschränke, neue Couchgarnituren, Radios, Kristallvasen, Nylonstrümpfe, Trockenrasierer, Küchenquirle und so weiter und so weiter. Alles neu. Bei den Häusern, die noch nicht kaputt waren, schlugen sie den Stuck ab und verputzten sie glatt. Sie wollten zeigen, dass sie auch anders können. Aufbauen, aufbauen, nicht nur kaputt machen. Und im Sommer fuhren die ersten nach Italien. Der alte Kanzler kümmerte sich in der Zwischenzeit um die große Politik. Er sagte, die Welt ist heute in zwei Teile geteilt. Westen und Osten, Licht und Finsternis, Gut und Böse, Freiheit und Sklaverei. Wir dürfen nicht hin und her schaukeln zwischen Westen und Osten. Wir müssen uns auf eine Seite schlagen. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter. Dann haben uns die Russen in der Hand. Deutschlands geografische Lage ist denkbar ungünstig. Es liegt mitten in Europa mit ungeschützten Grenzen. Wir sind völlig entwaffnet. Und Sowjetrussland, das steht hier an unserer Grenze und rüstet und rüstet. Wir können nicht zwischen Ost und West ein Niemandsland sein. Dann hätten wir nirgends Freunde und jedenfalls im Osten einen gefährlichen Nachbar. Das Ziel der sowjetrussischen Politik ist ganz klar. Sie hat die drei baltischen Staaten eingesteckt. Sie hat die Satellitenstaaten ihrer Freiheit beraubt. Alle miteinander. Rumänien, Bulgarien, Albanien, Ungarn, die Tschechoslowakei, Polen und die Sowjetzone. Und die Kommunisten haben überall die fünfte Kolonne. Sie haben sie bei uns, sie haben sie in Frankreich, sie haben sie in Italien. Sowjetrussland wollte und will ganz Deutschland in irgendeiner Form in die Hand bekommen. Was dann unser Los sein würde, wissen wir. Der Untergang Deutschlands würde dann sicher sein. Und ganz Europa wäre politisch ein Anhängsel desjenigen Teils von Asien, der von Sowjetrussland beherrscht wird. Wir würden den Kommunismus in seiner asiatischen Form mit all seinen Schrecken bekommen. Was uns heilig und was uns teuer ist, würde vernichtet werden. Für niemanden gäbe es mehr Freiheit. Die abendländisch-christliche Kultur, das Christentum selbst, würden vernichtet werden. Unser Platz ist an der Seite der freien Völker. Unsere Kinder sollen keine versklavten Heiden werden. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass jetzt seit Jahr und Tag Sowjetrussland in der Ostzone rund 30 Divisionen marschbereit zum Einzug gegen Deutschland unterhält. Was wir wollen, meine Damen und Herren, das ist ein Damm gegenüber der Expansion Sowjetrussland. Wir wollen endlich Ruhe und Frieden haben vor dem Drang und den Angriff aus dem Osten. Thank you.

und werden euch helfen, das loszutragen. Wenn wir heute in der Bundesrepublik unsere wirtschaftlichen und politischen Kräfte entfalten, so soll das, was wir erreichen, einmal nach der Wiedervereinigung ganz Deutschland und damit euch zugutekommen. Endlich hatte der alte Mann es geschafft. Endlich war die Besatzungszeit zu Ende gegangen. 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus ist für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit zu Ende gegangen. Wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Er hatte für sein Land die Souveränität bekommen. Er hatte sein verachtetes und ungeliebtes Land in das stärkste Militärbündnis der Welt geführt. In die NATO. In Bonn am Rhein wurden die Fahnen gehisst und es wurde gefeiert. Nun war er stark. Und nun müsste er auch die Russen an den Verhandlungstisch kriegen. Man verhandelt immer besser aus der Stärke als aus der Schwäche. Kaum war die Feier vorbei, kaum waren Teppiche und Fahnen wieder eingerollt, da kam Post aus Moskau. Die Regierung der Sowjetunion erlaubt sich, den Chef der bundesdeutschen Regierung, Dr. Konrad Adenauer, zu einem Besuch einzuladen. Genau so, wie er immer gesagt hatte. Die Russen verhandeln nur mit Starken. Der alte Kanzler war jetzt 79 Jahre alt. Er verreiste gern nach Cadenabbia in Italien oder nach Mürren in der Schweiz. In Moskau war er noch nie, aber er wusste, dass er reisen musste. Denn jetzt war es soweit. Er nahm viele Begleiter mit, über 100 an der Zahl, und einen abhörsicheren Eisenbahnwaggon, in dem Kriegsrat gehalten werden konnte, und eine Flasche Olivenöl, um die Magenwände gegen das feindliche Nationalgetränk, den Wodka, zu schützen. An einem wunderschönen sonnigen Septembertag landete das Flugzeug in Moskau. Der Himmel war blauer als in Deutschland. Eine Ehrenkompanie in neuen Gala-Uniformen begrüßte die Gäste. Bulganin und Chruschtschow hatten helle Sommeranzüge an, während die Deutschen in Wintermänteln aus dem Flugzeug stiegen. Man schüttelte sich ganz westeuropäisch die Hände und verzichtete auf den Bruderkuss. ...2000 Kilometer weiter westlich hingen die Menschen an den Lautsprechern und warteten auf Nachrichten aus der Ferne. Wie würde der alte Kanzler in der Höhle des russischen Bären auftreten? Wann würde er über die Wiedervereinigung sprechen? Würde er über die Oder-Neiße-Linie verhandeln? Würde er die DDR erwähnen? Die Delegationen haben sich im Kreml in einem ungeheuer großen Saal aus weißem Marmor versammelt. Er sieht aus wie aus weißer Schlagsahne gemacht, mit sehr viel Goldverzierungen. Den Sowjets ein Mann gegenüber sprach, lächelte, aß mit ihnen, den ihre Presse lange als einen Kriegstreiber des riesigen Saales an einer Tafel nebeneinander die Delegationen, Adenauer zwischen Chruschtschow und Bulganin und Brentano mit Molotow im Gespräch, daneben Kiesinger. Das oberste Gut, das es für alle Deutschen zu wahren gilt, ist Frieden. Auf der deutsch-sowjetischen Konferenz in Moskau ging es heute hart auf hart. Die Gegensätze platzten mit einer Schärfe aufeinander, dass es niemanden gewundert hätte, wenn die Konferenz damit die Ende. Zum Beispiel Molotow haben viel in ihrem Leben gesehen und zu unterscheiden gelernt, was ein Militarist ist und was nicht. Sie müssen sich überzeugt haben, die Russen, dass sie es in dieser deutschen Delegation des Jahres 1955 nicht mit kriegslüsternen Gewaltpolitikern. Dolmetscher wirkten überanstrengt und, soweit ich beobachten konnte, redeten die Deutschen mehr als die Russen und rauchten auch mehr. Diesmal hatten die Russen den dunklen Anzug und die Deutschen waren etwas salopper. Die Russen die Trinkfestigkeit der Deutschen beifällig wahrnehmen. Selbst Dr. Adenauer soll bis zu 14 Glas Wodka... Die Hauptpersonen der heutigen Sitzung waren nicht die Männer, die dort auf dem Tisch saßen, die Adenauers und Brentanos, die Bulganis und Khrushchev, sondern die Hauptpersonen der heutigen Sitzung waren die Toten und Verwundeten, die Gefangenen und Geschändeten der Jahre 1941 bis 1945. Sie verdunkelten plötzlich den hellen Raum, in dem die Sitzung stattfand, und sie erfüllten auch die Herzen und die Lippen der Männer, die dort saßen. Angeblich hat Khrushchev gebrüllt und finster die Fäuste geballt. Und angeblich hat auch der Kanzler auf den Tisch gehauen. Aber dann sah man wieder Fotos in der Presse, auf denen der Kanzler lächelte und fröhlich auf der Veranda einer russischen Datscha stand, wenige Zentimeter neben den Führern der gefährlichen Sowjetunion. Sie speisten auch an langen Tafeln und gingen zusammen ins Theater. Romeo und Julia sahen sie, die Geschichte einer heimlichen Liebe vor dem Hintergrund einer Familienfehde, in der erst am bitteren Ende über den toten Leibern des Liebespaars die Feinde sich die Hände reichen. Und während das nun auf der Bühne passiert, erheben sich in ihren Logen Adenauer, Khrushchev und Bulganin und schütteln sich auch die Hände. Das ist passiert in Moskau 1955, während die Leute unten im Parkett wie wahnsinnig geklatscht haben. Nach 6 Tagen flogen die Deutschen wieder in ihre Heimat, wo der alte Kanzler sagte, diese ganzen offiziellen Verhandlungen waren noch durchzittert. Durchzittert von den Erinnerungen an die Leiden des vergangenen Krieges. Sowjetrussland misst uns die Schuld zu. Wir mussten ihnen sagen, dass doch andere Länder, darunter auch Sowjetrussland, daran schuld gewesen sei, dass Hitler diese Macht bekommen habe. Es war aber gut, meine Damen und Herren, dass sowohl die Russen wie wir über diese Dinge gesprochen haben. Denn Sie wissen, es geht im Leben da immer so, unausgesprochene Dinge sind damit nicht aus der Welt geschafft. Viel eher schafft man sie dadurch aus der Welt, dass man über diese Dinge, und zwar in aller Offenheit und manchmal auch mit Erregtheit und Temperament spricht. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, ist nicht daran zu denken, dass Sie von Ihren kommunistischen Anschauungen abgegangen sind. Sie sind nach wie vor, wir haben dabei auch sehr offen gesprochen, fest davon überzeugt, dass Ihre Anschauungen richtig sind. Das war's. Dabei blieb es. Von Wiedervereinigung keine Rede. Er konnte Sie nicht überzeugen. Sie konnten ihn nicht überzeugen. Wir können Sie nicht überzeugen, Sie können uns nicht überzeugen. Die in Moskau sagten jetzt immer, es gibt 2 deutsche Staaten und 2 Botschafter. Sollen die miteinander reden? Der Kanzler sagte, niemals. Wir reden nicht mit Diktatoren. Wir sind das einzig rechtmäßige Deutschland. Wir sprechen für alle. Der alte Mann ist in Moskau gescheitert. Er hat sein Versprechen nicht gehalten. Er hat es einfach nicht geschafft. Nicht mit Geduld und nicht mit Ausdauer. Nicht mit Stärke und nicht mit NATO. Er ist der Wiedervereinigung keinen Zentimeter näher gekommen. Im Gegenteil. Der russische Bär hatte gekriegt, was er wollte. Staatsempfang, roten Teppich, Botschafter in Bonn, Botschafter in Moskau. Und der schlaue Fuchs vom Rhein kriegte zum Trost die letzten Kriegsgefangenen, die sowieso entlassen werden sollten. Die ganz große Beute, den anderen Staat, den unaussprechlichen sogenannten, und Breslau und die masurischen Seen haben die Russen behalten. Aber als der alte Kanzler aus Moskau zurückkehrte, herrschte ein merkwürdiges Stillschweigen, wie nach einem Fauxpas in der feinen Gesellschaft. Niemand warf einen Stein. Niemand sprach von einem Debakel. Niemand stürzte den alten Mann von seinem Thron. Alle sprachen eifrig über die Heimkehr der Kriegsgefangenen, die die Sowjets wirklich schon im Oktober nach Hause schickten. Reporter standen auf den Bahngeleisen und erzählten von den leuchtenden Gesichtern der Frauen und den müden der Männer. Und als der Nebel sich verzogen hatte, da konnte man erkennen, dass die Menschen im Lande wirklich etwas von dem alten Mann gelernt hatten. Sie waren einfach nicht mehr so ungeduldig wie früher. Sie waren endlich bereit, gemeinsam mit dem alten Mann zu warten. Ich mache Ihnen keine zeitlichen Versprechungen. Sie warteten und warteten. Das ist unmöglich für jeden. Und warteten und warteten und warteten. Das Heute steht auf dem Gestern. Und warteten. Und das Morgen steht auf dem Heute. Und warteten. Morgen. Und warteten und warteten. Und warteten. Und das Heute steht auf dem Morgen. Und das Gestern steht auf dem Heute. Sie warteten 1955. Heute. 1956. Morgen. 1957. Für Schritt, 1958, für Schritt, 1959, für Schritt, 1960. Jedes Jahr im Juni versammelten sie sich an den großen Plätzen in den großen Städten und lobten die in der Zone gebliebenen stillen Dulder wegen ihrer Tapferkeit. Sie grüßen in die Zone hinüber, wo die Menschen nur einen trüben Glanz des weihnachtlichen Lichtes kennen. Zu Weihnachten stellten sie Tannenbäume an der Grenze auf und schickten Butter und Rosinen nach drüben. Aber die Wunde der Zerrissenheit brennt weiter und die Zeit bis zur Wiedervereinigung wird uns zu lang und zu hart erscheinen. Sie verabredeten nie, nie, niemals das Land anzuerkennen und immer das Wörtchen sogenannte vor alles aus der Zone zu setzen. Trotzdem dürfen wir hoffen, dass das Jahr 1957 unseren Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone, wenn nicht die Erfüllung unseres gemeinsamen Herzenswunsches selbst, so doch diese Erfüllung in greifbare Nähe bringen wird. Manchmal fragten die Leute, wie es denn weitergehen würde, was denn die Zukunft nun bringen werde. Aber je älter der alte Kanzler wurde, desto sibyllinischer wurden seine Antworten. Ich würde sagen, das Jahr 1961 hat 12 Monate. Das kann niemand bestreiten. Was in den 12 Monaten passieren wird, weiß kein Mensch auf der Welt. Wir wollen Gott danken, dass das Jahr 1960 keine Katastrophen gebracht hat. Und wir wollen im Jahre 1961 arbeiten, fleißig sein, gewissenhaft sein und treu sein wie bisher, dann wird auch, das hoffe ich, das Jahr 1961 keine Katastrophe für uns bringen. Der alte Kanzler schrieb noch einmal einen Brief an die Sowjets. Er hätte es sich anders überlegt, er wollte jetzt doch die Neutralität, jedenfalls für seine Brüder und Schwestern in der Zone. In Schweden oder Österreich wäre es sehr schön, auch ohne NATO. Und auch in Finnland könnte man ganz gut leben. Er tat das heimlich und er hatte keinen Erfolg damit. Als dann die Zeit auch für ihn gekommen war und er abtreten musste von der großen Bühne... Nun, meine Damen und Herren, mit dem Abtreten, das ist so eine Sache. Da dachte er an die vergangenen Jahre zurück. Im Parlament gab es eine kleine Feier. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf. Herr Bundeskanzler. Alle bedankten sich bei ihm und der Präsident sagte, dass er sich um das Vaterland verdient gemacht habe. Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht. Herr Bundestagspräsident, meine verehrten Damen und Herren, es sind für mich bewegte Tage und ich möchte danken. Ich möchte Ihnen danken, Herr Präsident, für Ihre Worte und ich möchte auch der Opposition dafür danken, dass sie da war und die Pflicht einer parlamentarischen Opposition erfüllt hat. Nun, ich werde ja wieder in Ihre Reihen zurückkehren, da ist mein Platz. Und meine verehrten Damen und Herren, ich werde zuhören. Ich hoffe, wenig zu sprechen. Ja, meine Herren, wenn Sie mich auffordern, dann werde ich sprechen, hoffentlich gut sprechen. Nun, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, wie ich das zu Eingangs meiner Ausführungen getan habe. Ihnen allen ausnahmslos. Und ich möchte dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke. Und wenn er nicht gestorben wäre und wenn sein Leben so lang wie seine Geduld gewesen wäre, dann hätte er noch erlebt, dass zwar alles anders gekommen ist, als er vorhergesagt hatte, dass ganz andere Leute mit ganz anderen Ideen gekommen sind, vaterlandslose Gesellen zum Beispiel, dass aber dann, als wirklich niemand mehr daran dachte, plötzlich doch der Tag kam, an dem die Sowjets die Zone zurückgegeben haben. Wie im Märchen. Nur dann war es keine Zone mehr. Und deshalb wurde es auch keine Wiedervereinigung. Das ist eine andere Geschichte. Das Märchen von der Wiedervereinigung. Erzählt von Konrad Adenauer und Elke Heidenreich. Ein O-Ton-Hörspiel von Marianne Weil. Ton Boris Wilsdorf. Regie Marianne Weil und Renate Heitzmann. Kundgebung ist geschlossen. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin und Radio Bremen 1999.